Kapitel 16. Der Vater sagt: Der Ferrari ist von 1969. Er ist rot. James Bond hatte so einen Ferrari. Tina fragt: Wie viel kostet er? Er kostet 150.000 Euro. Mist. Jetzt kostet er 160.000 Euro. Dann sagt der Vater: Tina, ich muss mit dir sprechen. Wir haben ein Problem. Tina fragt: Ein großes Problem? Ja, das Problem heißt Geld. Kapitel 17. Der Vater erklärt: Die Schokoladenfabrik. Mit der Schokolade funktioniert es nicht mehr gut. Schokolade hat viele Kalorien. Viele Leute in Deutschland sind zu dick. Sie machen Diät und essen keine Schokolade mehr. Und in China produziert man jetzt auch Schokolade. Die chinesische Schokolade ist extrem billig. Kapitel 18. Das ist Mist, meint Tina. Der Vater sieht auf den Computer. Er schreibt 170.000 Euro. Dann drückt er die Taste Enter. Er sagt: Der Ferrari ist das beste Auto der Welt. Kapitel 19. Der Vater sagt: Ich habe eine Idee für eine neue Schokolade. Ich möchte eine Null-Kalorien-Schokolade produzieren. Gute Idee, sagt Tina. Wo ist das Problem? Der Vater erklärt: Ein neues Produkt kostet Geld. Ich muss investieren. Ich muss ein komplett neues Rezept für Schokolade finden. Und ich muss neue Maschinen kaufen. Und dann das Marketing. Das alles kostet viel Geld. Kapitel 20. Und? Fragt Tina. Ich brauche einen Partner. Einen Partner mit viel Geld. Und? Du spielst heute mit Sven Tennis. Svens Vater produziert Computer. Das Computerbusiness läuft im Moment sehr gut. Der Vater macht eine Pause. Dann sagt er: Svens Vater hat viel Geld.